Sehr gerne, ganz ruhig. Soll ich auflegen? Tut mir nur leid. Leg auf, Digga. Soll ich auflegen? Leg auf, sonst jump ich gleich ins Auto. Ja, okay, alles klar. Leg auf. Digga, ich muss auflegen. Sehr gerne, du brauchst deine Pillen. Ich brauch meine Pillen! Ich brauch meine Pillen, Mann, gib mir die Pillen! Was war das denn für ein Habak, Leute? Habt ihr den Idioten gehört? Und jetzt kommen wir zu zwei derben Gangstern, das habe ich heute gefunden. Die rappen auf Tipsy, ihr müsst das mal hören, so lustig. Hä, das geht nicht, scheiße. Muss ich das mit einem Dings abspielen, kleinen Moment. Wird vielleicht jetzt ein kleines bisschen lacken, weil mein Computer ja sowieso kacke ist bisher. So, okay. Stop, it's a motherfucking remix. Jetzt. One, it comes to three, to the three, to the four. Everybody drunk out on the dance floor. Baby girl asked you like she wants more. Like she's a groupie and I even know so. Maybe cause she heard that I was hardcore. Maybe that she heard that I part of a show. Burning up the line in the street status quo. If you gotta move on to the next floor. He comes to three, to the two, to the one. Homeboy trippin' hand, now I got a gun. When it comes to pop, homie, do this for fun. You ain't go, nigga, you better run. Now I'm in the back, getting head on my hunt. Why she going down and go breaking down and down? She's smoking stuff, 10 in the front. Ja, Leute, das könnt ihr euch kaufen für 20 Euro, die Maxi. Everybody in the club, everybody in the club, everybody in the club, everybody in the club, everybody in the club. Sein Kollege! Now I'm looking shorty right in her eye. Der ist ein bisschen männlich, ja? I'm looking at the tights. But she telling me how much she hate a guy. She said she got a kid, but she got a two side. If you're 21, girl, that's alright. I wonder if I shake coming with them fries. If so, baby, can I get him supersized? Here comes the four, to the three, to the two. She started feeling on my jersey right out the blue. Girl, you're super thick, so I'm thinking that's cool. Set of one lifestyle I need to. Her eyes got big when she glanced at her jewels. Expression on her face like she ain't got a clue. And she told me she don't run with her crew. You know how I do, but I guess why I gotta do. Everybody in this club, everybody in this club, everybody in this club, everybody in this club, everybody in this club, everybody in this club, here comes the 4, to the 5, to the 6. Self-explanatory, I gotta say I'm rich. This single man and try to get hitched. Bigger wasted on me, man, son of a bitch. Washed it all off my back and lish. Where's our ranch, man, this some good ish. Homeboy tripping cause I'm staring at this chick. Now we're on the sideline, staring at my click. It comes to 5, to the 4, to the 3. Hands in the earth, if cat drunk as me. Club on the set, crunk cut on the trees. You don't care, I'm a P.I.M.P. Everybody in this club, everybody in this club. Ja Leute, das wird nachher zum Downloaden natürlich freigegeben. Das werde ich morgen uploaden. Ja, morgen werde ich das uploaden. Das kommt dann bei www.asldigger.de zum werde ich natürlich zum Download freistellen. Ich hoffe, ihr werdet auch viel Werbung machen für asldigger.de, selber mal was uploaden, Kommentare dazu schreiben und nicht einfach nur saugen. Ich wünsche es mir von euch. Danke. So. So, okay, alles klar. Und am Freitag.